einen Stahlkassette in den Keller hinunter, wo sich Karl einen Hobbyraum mit Werkzeugen aller Art eingerichtet hatte. Dieser BMW, ja. Mussten diese ständigen Atombombenexplosionen in der Wüste Folgen haben? Sie meinen, aber Doris, die Atombombenexplosionen finden über 300 Kilometer von hier entfernt statt. Das hat gar nichts zu bedeuten. Bei ihrem Hochzeitsflug überwinden die Ameisen hunderte von Kilometern. Sie meinen, so große Ameisen können fliegen? Natürlich nicht, aber ihre kleinen Vorfahren konnten es. Sie schleppten das veränderte Erdmaterial hierher und hier erst entwickelten sich die Monsterameisen. Ja, wir sind da. Was tun wir? Ich sehe nach Ihrer Schwester. Vielleicht hat sie den Schock überwunden. Gehen Sie zum Sheriff und berichten Sie ihm, was wir erlebt haben. Okay.